sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Medienspiegel. Im April wollen wir uns zu Beginn mit dem Papst beschäftigen, dem neu gewählten Papst, ja, und dann mit dem Piratenprozess, den es in Hamburg gab und erfolgreichen Soli-Aktionen. Danach schauen wir zu Roma-Protesten in Tschechien und ja, deutschem Umgang mit Roma hier in der BRD. Wie wir uns die Lebenssituation von Menschen in Griechenland betrachten und abschließend dann uns dem rassistischen Verkürzung von den Griechen und den tüchtigen Deutschen befassen. Das wird thematisch sein, worum es sich drehen wird. Beginnen wollen wir die Sendung mit einem Artikel aus den Blättern für deutsche und internationale Politik. Diese erscheinen seit über 50 Jahren, also im Westen, ursprünglich in Bonn herausgegeben, inzwischen in Berlin. Ja, so ein Monatsheft der Blätter hat knapp unter 130 Seiten. Ja, sie haben relativ lange Kommentare und Berichte, zum Beispiel dieses Mal zu 15 Jahre von 150, die Misere der SPD. Ja, auch einen recht internationalen Teil, also Rüstung ohne Recht, der neue Raketenabwehrschirm der NATO zum Beispiel. Dann meistens noch so einen Debattenbeitrag, zum Beispiel Europa und die mutlose Linke diesmal und eben ziemlich umfangreiche Analysen. Und was sie immer haben, ist auch eine Kolumne und diese wollen wir euch vorstellen. Die Kolumne heißt Papst Franziskus, der Politiker, und ist geschrieben von Roberto Guarez. Kein Italiener, kein Europäer. Mit George Mario Bergoglio wurde erstmals ein Lateinamerikaner zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche gewählt, ein Argentinier. Was kann Lateinamerika, wenn überhaupt, von Papst Franziskus erwarten? Zunächst einmal dürfte klar sein, dass Franziskus politischen Einfluss in der Region anstreben wird, ganz ähnlich wie Papst Johannes Paul II. Seine Autorität in seinem Heimatland Polen und ganz Mitteleuropa in dem Jahrzehnt nutzte, das mit dem Untergang des Kommunismus endete. Als Jesuit wurde Bergoglio in einem Orden geprägt, der im 16. Jahrhundert zur Bekämpfung der protestantischen Reformation entstand und für seine innerkirchliche Machtstellung ebenso berühmt ist wie für sein Streben nach weitergehenden politischem Einfluss. Es ist daher nicht überraschend, dass Bergoglio der Politik, selbst aus religiöser Sicht, stets einen zentralen Platz in seinem Wirken einräumte. So hat er kein Blatt vor den Mund genommen, wann immer er sein Missfallen an der Regierungsweise der argentinischen Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner und ihres Vorgängers und Gatten Néstor Kirchner zum Ausdruck brachte. Er trug aktiv dazu bei, eine Koalition oppositioneller Parteien gegen die überwältigende Macht des Kirchnerismus zu schaffen, die im Parlament, im Rechtswesen und in den unabhängigen Medien Argentiniens stetig stärker wird. Nestor Kirchner beschuldigte Bergoglio sogar einmal, er sei der Anführer des Oppositionsbündnisses und sagte seine Teilnahme an einem feierlichen Gottesdienst aus Angst davor ab, der damalige Kardinal Bergoglio könne ihn in seiner Predigt zur Zielscheibe der Kritik machen. Kirchner verkündete, bis heute unvergessen, die Kirche gehöre allen und der Teufel trete gelegentlich im Priestergewande auf. Christina Fernandez, Kirchners Witwe, konnte der Wahl des Konklaves offenkundig wenig abgewinnen. Als Papst Benedikt XVI. Zurücktrat, schockierte sie die argentinischen Katholiken mit dem Scherz, sie würde selbst gern Papissa werden, Päpstin also, doch lasse die Kirche Prinzessinnen ja leider nicht zu. Auf die Wahl Bergoglios reagierte sie mit einem förmlichen, kühl gehaltenen Glückwunschschreiben und demonstrierte eine Distanz, die dem für Argentinien so bedeutsamen historischen Vorgang durchaus nicht entsprach. Kein Zweifel, der Kirchnerismo fürchtet den neuen Papst. Die Gefolgsleute der Präsidentin wissen, dass Bergoglio den Vereinigten Staaten näher steht als irgendeiner anderen Großmacht. Das soll nicht heißen, sie selbst seien den USA weniger eng verbunden, doch nehmen sie an, ein gutes Verhältnis zu US-Präsident Obama werde Bergoglio in Argentinien und der gesamten Region noch mehr Einfluss verschaffen. Bergoglio denkt entschieden konservativ. Er lehnt die Anerkennung von Lebensgemeinschaften homosexueller Paare ebenso energisch ab, wie er das Abtreibungsverbot der Kirche und ihre Weigerung verteidigt, Frauen zum Priesteramt zuzulassen. Man hält ihn für einen Frauenverächter, dessen Vorstellungen von der Rolle, welche Frauen in der Gesellschaft spielen sollten, sich mit denjenigen decken, die die Kirche im Mittelalter propagierte. Zugleich ist Bergoglio in seiner Lebensführung bescheiden und empfänglich für die Nöte der Armen. Zu den Gewerkschaften Argentiniens hat er stets gute Beziehungen unterhalten. In seiner Jugend war Bergoglio sogar Peronist. Er schätzt Fußball und Mate, ein nicht-alkoholisches Getränk, das man traditionellerweise in der Gesellschaft anderer trinkt. Ob dergleichen reicht, die einfachen Leute für sich einzunehmen, bleibt angesichts seines Mangels an persönlicher Ausstrahlung abzuwarten. Doch allein schon die Tatsache, dass Franziskus Lateinamerikaner ist, kann den linkspopulistischen Regierungen der Region kaum gefallen. Nicht allein in Argentinien, sondern auch in Venezuela, Bolivien, Nicaragua, Ecuador und Kuba. Johannes Paul II. Hat bei der Untergrabung der kommunistischen Machtstellung in Europa eine entscheidende Rolle gespielt. Will der Vatikan unter Bergoglio die linkspopulistische Flutwelle zurückdrängen, die während der späten Regierungsjahre des eben verstorbenen venezolanischen Präsidenten Hugo Chavez in Lateinamerika an Stärke gewann, dann wird Franziskus eine ähnlich enge Beziehung zu Obama entwickeln müssen, wie seinerzeit Johannes Paul II. Zu Ronald Reagan. Die Zeit könnte gerade reif für ihn sein, um einen solchen Einfluss auszuüben. Bergoglio tritt das Papstamt in einem Augenblick an, in dem die linkspopulistischen Regierungen, hart getroffen durch Hugo Chavez' Tod, verwundbar erscheinen. Jede von ihnen hat natürlich ihre spezifische Identität, ihre eigenen Stärken, doch allen wird der Schutz, den Chavez weltweiter Einfluss ihnen bot, ebenso fehlen wie seine finanzielle Unterstützung. Zudem bilden Katholiken in jedem dieser Länder die überwältigende Mehrheit. So sehr sie sich in ihrem religiösen Eifer unterscheiden, so haben doch alle eine starke emotionale Bindung an den Glauben. Das eröffnet Papst Franziskus beträchtliche politische Einflussmöglichkeiten. Lateinamerika wird unzweifelhaft zu den politischen Prioritäten des neuen Papstes gehören. Doch zunächst einmal muss er die moralische Autorität der katholischen Kirche wiederherstellen, die unter dem Skandal um pädophile Priester und die kirchlichen Versuche, diesen zu verschleiern, aber auch durch zweifelhafte Finanzpraktiken und anderes mehr stark gelitten hat. Nur wenn Franziskus an der Heimatfront vorankommt, wird er auch im Ausland politisch Einfluss nehmen können. Sollte er aber an dieser Aufgabe scheitern, werden sich die hohen Erwartungen, die Franziskus als Nachfolger von Johannes Paul II. Und Benedikt XVI. Geweckt hat, nachdem der eine Berichte über Kindesmissbrauch einfach in den Archiven verschwinden ließ und der andere zu schwach war, durchzugreifen, gegen ihn und seine Kirche wenden. Ob die Ernennung des neuen Papstes ein Rollback gegen die linkspopulistischen Regime in Lateinamerika einleiten könnte, bleibt abzuwarten. Für uns dürfte es sich wohl weiterhin eher darum drehen, zu schauen, was die Basisbewegung in Lateinamerika zu dem neuen Papst, der reaktionär-kämpferischen Rolle der katholischen Kirche in Zukunft sagen werden. uns mit der Graswurzelrevolution der anarcho-pazifistischen Zeitung aus Münster, die als Kollektiv verlegt wird, dem Piratenprozess zu. Dem ersten Prozess gegen angebliche Piraten, und zwar sollen sie in Somalia ein Schiff versucht haben zu entführen. Und der Prozess endete am 19. Oktober und der Artikel heißt Erfolgreiche Solidaritätsaktion. Während die Urteilsbegründung im Hamburger Piratenprozess Monate auf sich warten ließ, haben die solidarischen Protestaktionen in Deutschland dazu geführt, dass ein Piratenkind freigelassen wurde. Am 19. Oktober 2012 ging nach 105 Verhandlungstagen der erste sogenannte Piratenprozess in Hamburg seit 400 Jahren zu Ende. Die 10 somalischen Angeklagten wurden allesamt des erpresserischen Menschenraubs und des Eingriffs in den Seeverkehr für schuldig befunden und zu Gefängnisstrafen zwischen 2 und 7 Jahren verurteilt. Die 4-stündige Urteilsbegründung ist wortgetreu auf dem Blog reclaimtheseas.blogspot.com dokumentiert. Das schriftliche Urteil aber ließ auf sich warten. Fast alle Angeklagten legten zunächst Revision ein, zogen diese aber nach und nach wieder zurück. Damit sind mit Ausnahme der Jugendlichen, die ihre Strafe bereits abgesessen haben, und des als Kronzeugen bekannten Angeklagten, der im offenen Vollzug ist, sämtliche Angeklagten im Normalvollzug in Hamburg-Fuhlsbüttel. Einige der Gruppen, die den Prozess über fast 2 Jahre begleitet und diverse Veranstaltungen und Soli-Aktionen organisiert haben, haben jetzt einen Brief an die Öffentlichkeit geschrieben. Brief an die am Piratenprozess interessierte Öffentlichkeit. Während das schriftliche Urteil erst jetzt bei den Rechtsanwälten angekommen ist, ist das entführte Kind eines der somalischen Angeklagten frei. Es konnte freigekauft werden. Mit Solidaritätsgeldern aus dem Verkauf des Pixie-Buchs mit der Geschichte der Entführung. Die mündliche Urteilsverkündung fand im Oktober 2012 statt. Anschließend haben alle Angeklagten mit Ausnahme des Kronzeugen Revision eingelegt. Aber der Druck der 2-jährigen Untersuchungshaft hat seine Wirkung nicht verfehlt, so war der Wunsch der Gefangenen nach besseren Haftbedingungen im Regelvollzug in Fuhlsbüttel größer und einer nach dem anderen zog den Revisionsantrag zurück. Zurzeit haben noch 2 der damals Minderjährigen Revisionsanträge gestellt. Die Kammer blieb der Tradition des Prozesses treu und hat erst nach fast 3 Monaten das schriftliche Urteil herausgegeben. Wenn das mündliche Urteil Wort für Wort Prozessbeobachterin transkribiert, seit Monaten auf reclaimtheseas.blogspot.com nachzulesen ist. Das Urteil ist rechtsgültig, aber es ist eben erst jetzt den Rechtsanwälten zugestellt worden. Diese haben nun eine Frist von 1 Monat, die Revision zu begründen. Es könnte der Eindruck entstehen, dass die Kammer so lange wartete, bis die Gefangenen ihre Revisionsanträge zurückgezogen haben und das öffentliche Interesse am Urteil völlig verschwunden ist und keine Medien mehr darüber berichten. Aber es gibt etwas Positives zu berichten, das die interessierte Öffentlichkeit doch interessieren könnte. Die Freilassung des Kindes eines der Angeklagten. Dieser hatte ausführlich vor Gericht erzählt, wie er als Fischer keinen Fisch mehr fangen konnte, Schulden beim Lebensmittelhändler hatte, dieser dann seinen 5-jährigen Sohn entführte, um die Schulden einzutreiben. Deshalb sei er mit auf die Taipan gegangen, um das Geld für die Auslösung seines Sohnes zu verdienen. Die Solidaritätsgruppe hat 2012 die Geschichte in Form eines illustrierten Pixie-Buchs aufgeschrieben, von den 380 handsignierten Exemplaren für 5 Euro verkauft wurden, um das Geld zu sammeln und dem Angeklagten, der absolut verzweifelt in U-Haft saß, zu geben, um sein Kind freikaufen zu können. Im Dezember 2012 war das Geld zusammengekommen und wurde im Januar 2013 an den Ladenbesitzer übergeben, der das Kind freigelassen hat. Was zunächst unmöglich schien, wurde möglich. Die Freilassung des Kindes ist eine Bestätigung dafür, wie anmaßend es von einem deutschen Gericht ist, über das Leben in Somalia urteilen zu wollen. Die Kammer hatte bei der Urteilsverkündung dem Angeklagten vorgeworfen, gelogen zu haben, weil er die Geschichte der Kindesentführung in seinen letzten Worten nicht noch einmal wiederholt hatte. Noch ein Hinweis auf das Gericht. Es gibt zum Glück auch ein Leben außerhalb ihres Gerichts. und in diesem anderen Leben wusste der Angeklagte, dass Geld für sein Kind gesammelt wurde. So stand er nicht mehr unter dem Druck, ihnen das zu erzählen. Er hatte die Hoffnung aufgegeben, vom Gericht verstanden zu werden. Stattdessen gibt es Menschen außerhalb der Gerichtswelt, welche die Gefangenen nicht allein lassen wollen. Die Prozessbeobachtungsgruppe plant weitere Veranstaltungen, Hafenrundfahrten, Ausstellungen und Filmvorführungen und verkauft das Pixie-Buch weiter, um die Gefangenen zu unterstützen und ihre Situation hier, aber auch in Somalia öffentlich zu machen. Der Text wurde geschrieben von der Unterstützerinnengruppe der somalischen Angeklagten, Kein Mensch ist illegal Hamburg und Dritte Welt Hafengruppe Hamburg. Ein anderer Prozess, der so ungefähr das Gegenstück von dem sogenannten Piratenprozess in Hamburg ist, nämlich der Uri Jalloh-Prozess. In diesem warten die Unterstützerinnen nach wie vor noch auf die schriftliche Urteilsbegründung, weshalb der Uri Jalloh-Prozess ein Gegenstück ist, da in dem Piratenprozess in Hamburg es so war, dass alles zu Lasten der Angeklagten ausgelegt, ausgedeutscht wurde. Hingegen in dem Uri Jalloh-Prozess wurde alles zugunsten des angeklagten Polizisten Schubert ausgelegt. Es könnten auch beide Prozesse als koloniale Prozesse, koloniale Justiz betrachtet werden. Dem Thema Antiziganismus zu, also Hass auf Sinti und Roma, wobei wir erst berichten über erfolgreichen Protest von Roma in Tschechien gegen rassistische Wohnungspolitik, ein Artikel aus Analyse und Kritik, ehe wir uns deutschen Absurditäten, deutschen Antiziganismus zuwenden. Aber zuerst der Artikel Wohnraum für alle. Roma wehren sich erfolgreich gegen rassistische Wohnungspolitik in Tschechien. Anfang dieses Jahres ist in der nordböhmischen Stadt Ústí nad Labem mehreren Roma-Familien erfolgreich gelungen, sich gegen diskriminierende Wohnungspolitik zu wehren. Nach einer mehrtägigen Hausbesetzung konnten sie mit Unterstützung antirassistischer AktivistInnen durchsetzen, Wohnraum zu ortsüblichen Mieten zu erhalten. Der Verlust der Wohnung wegen Baufälligkeit. In dieser Situation befinden sich Roma in Tschechien immer wieder. Menschenwürdigen Ersatzwohnraum gibt es häufig nicht. Die Folgen sind Obdachlosigkeit, Wohnen unter unakzeptablen hygienischen Bedingungen sowie die Inobhutnahme der Kinder. Auch im Fall der Familien von Krasne Brezhno, einem Stadtviertel in Ústí, schien es lange so, als würde sich dieses Muster wiederholen. Ungefähr 40 Menschen, darunter viele Kinder, mussten im November 2012 ihre baufälligen Häuser verlassen. Über die Zwischenstation in einer Turnhalle gelangten sie schließlich, wie so viele Roma vor ihnen, in eine Ubitovna, eine heruntergekommene, herbergsartige Wohnunterkunft. Doch auch hier waren sie nicht erwünscht. Der Eigentümer, eine Immobilieninvestmentfirma, kündigte den Familien nur wenige Wochen nach ihrem Einzug zum 31. Januar 2013. Bereits am 1. Januar wurde die Strom-, Gas- und Wasserversorgung abgestellt. Die darauf folgende Besetzung der Wohnräume war für die Familien alternativlos. Ersatzwohnraum war nicht auffindbar. Als sich am 28. Januar 2013 etwa 150 DemonstrantInnen vor dem Ministerium für Arbeit und Soziales in Prag versammelten, hatte sich die Situation weiter zugespitzt. Eine Räumung in wenigen Tagen galt als sicher. Doch die öffentlichkeitswirksame Aktion, bei der gut ein Dutzend Menschen in das Ministerium eindrang, verlieh den Roma und den UnterstützerInnen neuen Mut. Wohl auch wegen des medialen Drucks kam es schließlich nicht zur erwarteten Räumung. Stattdessen wurde den Familien am 3. Februar 2013 von einem Immobilienunternehmen ein saniertes Mehrfamilienhaus zu ortsüblicher Miete angeboten. So wurde nicht nur die drohende Obdachlosigkeit abgewendet, auch werden die Familien in Zukunft weniger als die Hälfte der Miete zahlen müssen, die sie zuvor an mafiöse SpekulantInnen zu entrichten hatten. Diese Wendung ist zweifelsohne ein Grund zur Freude und ein großer Erfolg für die Roma und die antirassistische Bewegung in Tschechien. Dass ein Vorgang, der eigentlich selbstverständlich sein sollte, eine große Überraschung darstellt, zeigt jedoch, wie weit verbreitet antiziganistische Diskriminierung auf dem freien Mietmarkt ist. Es ist dabei nicht nur der individuelle Rassismus der einzelnen VermieterInnen, der viele Roma dazu bringt, Bruchbuden zu völlig überteuerten Preisen in oft abgelegener Lage zu beziehen. Die Ghettoisierung der Roma ist eine systematische Entwicklung. Gab es 1989 in Tschechien nur ein Dutzend sogenannte Roma-Ghettos, so sind es mittlerweile mehr als 300, in denen schätzungsweise 80.000 EinwohnerInnen und damit grob ein Drittel der tschechischen Roma leben. Mögen in manchen Fällen PolitikerInnen diesem Trend hilflos gegenüberstehen, so sind es in anderen Fällen gerade LokalpolitikerInnen, die sich mit Hilfe der offenen Förderung der Segregation im Kampf gegen das sogenannte Roma-Problem profilieren wollen. Sich für die Roma einzusetzen, kann unpopulär machen. Und deshalb bleibe die Politik oft untätig, kritisiert die neu gegründete und speziell zu dieser Thematik arbeitende Initiative Wohnraum für alle. Auch ökonomische Interessen spielen für die Ausgrenzung und Ghettoisierung eine wichtige Rolle. Häufig werden Roma dazu gedrängt, lukrative Wohngegenden zu verlassen. Falsche Versprechungen oder gar Geldprämien dienen dabei bisweilen als Lockmittel. Was für die SpekulantInnen mehr Profit durch Aufwertung der Quartiere bedeutet, bringt für viele Roma soziale Verelendung. Diese Verbindung von rassistischer und sozialer Ausgrenzung zu durchbrechen, wird ein langer Weg sein. Doch die Roma wehren sich. Und der Kampf gegen den Antiziganismus rückt immer mehr in den Fokus tschechischer, antirassistischer und antifaschistischer AktivistInnen. Der Artikel wurde verfasst von Jana Wagner und Jan Tuček. Beide leben in Prag und nach diesen erfolgreichen Ansätzen von gemeinsamen Kämpfen gegen Antiziganismus in Tschechien wollen wir uns dem zuwenden, was in der BRD passiert. Davor kommt allerdings noch etwas Musik. Zu dem, was an Antiziganismus in der BRD passiert. Mit einem Artikel aus der Konkret und dieser heißt Deutsche Logik. Ein Mahnmal für die ermordeten Roma einweihen und die Lebenden schikanieren? Klar doch. Wenn die Kanzlerin ein Mahnmal für 500.000 ermordete Roma einweiht und ihr Innenminister gleichzeitig fordert, die lebenden Roma sollten gefälligst in ihren Heimatländern bleiben, mögen sie dort auch vor die Hunde gehen. Wie nennt man das? Schizophren? Bigott? Degutant? Am besten nennt man es Deutsch. Das sie aus ihrer Vergangenheit gelernt haben, wollen die Deutschen der Welt und sich selbst bei jeder Gelegenheit weismachen. Darum sagt die Regentin, ohne ins Stottern zu geraten, Menschlichkeit, das bedeutet Anteilnahme, die Fähigkeit und die Bereitschaft, auch mit den Augen des anderen zu sehen. Sie bedeutet hinzusehen und nicht wegzusehen, wenn die Würde des Menschen verletzt wird. Davon lebt jegliche Zivilisation, Kultur und Demokratie. Demnach sind Zivilisation, Kultur und Demokratie hierzulande halbtot. Nur in der Friedhofspflege macht uns weiterhin keiner was vor. Hans-Peter Friedrich, ein Mann, der so wenig ein Nazi ist wie nur je ein Deutscher, der nicht der NPD angehört, teilte am 12. Oktober 2012 der Presse mit, der zunehmende Asylmissbrauch ist nicht akzeptabel. Der massive Zustrom serbischer und mazedonischer Staatsangehöriger muss unverzüglich gestoppt werden. Über Menschen wie über eine Landplage zu reden, ist gleichfalls eine Lektion aus der Geschichte, die Deutsche gut gelernt haben. Im Fall der Roma beherrschen wir das schon seit dem Mittelalter aus dem FF, wie Klaus-Michael Bogdahl in seinem Buch »Europa erfindet die Zigeuner« zu Kampf 2011 nachweist. So genehmigte ein Mandat aus Nassau-Dietz es jedem Einwohner, auf durchreisende Roma als sofort Feuer zu geben, sie niederzuschießen, zu hauen und zu schlagen. Ganz so weit würde Friedrich nicht gehen. Es reicht ihm schon, Roma in Not nicht zu helfen. Laut EU-Kommission werden Roma in allen Balkanstaaten umfassend diskriminiert. 2/3 der serbischen Roma leben in Elendsquartieren ohne Anschluss an die Kanalisation. 7 von 10 Roma in Mazedonien haben keinen Job. Ärztliche Versorgung wird ihnen aus blankem Ressentiment erschwert. Die Bildung ihrer Kinder endet überdurchschnittlich oft auf der Sonderschule. Seit die EU im Jahr 2009 die Visumspflicht für Serben und Mazedonen aufgehoben hat, sehen einige Roma als einzigen Ausweg aus einem Leben in Schmutz und Elend die Straße nach Westen. Was bleibt dem Angehörigen einer christlich-sozialen Partei da anders übrig, als den Regierungen in Belgrad und Skopje zu drohen, die Visafreiheit wieder aufzuheben, sollten sie ihre Hungerleider nicht zurück in die Slums treiben? Die Bedrohten reagierten prompt. Es ist gängige Praxis der serbischen und mazedonischen Behörden, Pässe von Roma mit einem Zeichen zu versehen, das sie als falsche Asylantragsteller diskreditiert. Die Unterstützung der angeblichen Fälscher wird mittlerweile in Mazedonien als Straftat verfolgt. Das serbische Parlament berät einen entsprechenden Gesetzesentwurf. Angela Merkel, eine Frau, die gleich ihren Untertanen jede historische Verantwortung übernimmt, die außer Phrasen nichts kostet, stellte sich am 24. Oktober letzten Jahres vor Überlebende des Massenmords an den Roma und log ihnen ins Gesicht. Deshalb wirkt Deutschland auch im Rahmen der Europäischen Union und in den Beitrittsprozessen darauf hin, dass die Rechte der Sinti und Roma gewahrt werden. Was ihr Innenminister dahingehend deutete, sogar die jämmerlichen Reste, welche die Deutschen von ihrer Asylgesetzgebung 1993 übrig gelassen haben, zu ignorieren. Er befahl seinen Lakaien, Asylanträge von Mazedonen und Serben im Schnellverfahren zu bearbeiten. Als Vollstrecker sind mittlerweile sogar Beamte der Bundeswehrverwaltung am Werk. Dank eines 2-wöchigen Crashkurses wissen sie ganz genau, wie man einen Asylantrag formvollendet ablehnt, ohne Zeit auf seine Prüfung zu verschwenden. Außerdem drängt Friedrich seine Kollegen in den Bundesländern, Asylbewerbern aus Mazedonien und Serbien die Auszahlung vom Bargeld zu kürzen und sich stattdessen mit Sachleistungen abzuspeisen, die eben der Puffel sind, für den Friedrich die Roma öffentlich hält. Es liege, sagte er seinen Gesinnungsfreundinnen von Bild am 13. Oktober 2012, die Vermutung nahe, dass sie eher aus wirtschaftlichen Gründen kommen und nicht, weil sie Schutz vor Verfolgung suchen. Das ist nicht Sinn und Zweck des Asylrechts und diesem Missbrauch müssen wir begegnen. Und zwar durch Abschaffung des Rechts. Hier ist eine spezifisch deutsche Logik am Werk, die sich so nur aus der Geschichte lernen lässt. Deshalb mahnt die Kanzlerin angesichts des Mahnmals, ist es so wichtig, genau hinzuschauen, sich rechtzeitig einzumischen und Verantwortung zu übernehmen. Es sollte bloß nicht im eigenen Land oder Kabinett passieren. Also darf der Minister die Roma als Schmarotzer verhetzen und einen massiven Zustrom beschwören, obwohl gerade mal 8.000 Menschen aus Serbien und Mazedonien zwischen Januar und September 2012 einen Asylantrag stellten. Schwerer fällt es, Roma aus Bulgarien und Rumänien davon abzuhalten, die weltberühmte Gastfreundschaft der Deutschen zu erproben. Immerhin hat der Innenminister sein Veto dagegen einlegen können, dass die beiden EU-Newcomer ins Geltungsgebiet des Schengen-Abkommens aufgenommen werden. Wer die Grenzkontrollen übersteht, wird von warmen Worten deutscher Qualitätsmedien empfangen. Bild verbreitet am 6. März als eine von 6 Wahrheiten über die Roma. Die Kriminalität steigt. Der Spiegel, 9/2013, beklagt, wie einheimischen Obdachlosen ihr Notquartier von Zugewanderten weggenommen wird. Denn so mies, wie es den Ärmsten hierzulande geht, so gut sollen es Roma noch lange nicht haben. Keine Kommune will zum Anziehungspunkt für eine neue Gruppe von Obdachlosen werden. Es spricht sich schnell rum, wo es gut ist, und da haben die Stadtväter Sorge, dass alle zu ihnen kommen, sagt ein Sozialarbeiter, der mit dieser Aussage nicht zitiert werden will. Nichts gegen das Zitiertwerden hat Hamburgs Sozialsenator Detlef Scheele, ein SPD-Mann natürlich. Arbeitsmigranten missbrauchen das Winterprogramm und nehmen Obdachlosen die Plätze weg, von denen es, auch dank seiner Politik, immer weniger für immer mehr Bedürftige gibt. Willkommen sind in Deutschland allein jene neuen Gastarbeiter, die der Spiegel in derselben Ausgabe feiert. Hochqualifizierte junge Leute, die gar nicht daran denken, länger unter Deutschen zu bleiben, als die miserable Lage in ihren Heimatstaaten es ihnen aufzwingt und ihre in der Regel kurz befristeten Knebelverträge es erlauben. Möge, sagt die Kanzlerin im Schatten des Denkmals, es uns mahnen, dass wir immer und zuerst die Würde des einzelnen Menschen zu achten haben. Ganz gleich, wie er lebt, ganz gleich, woher er kommt und ganz gleich, wer er ist. Und zwar im Sinne des Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Wie nennt man das? Unverfroren? Zynisch? Obszön? Es gibt so viele Synonyme für Deutsch. Der letzte Artikel wurde verfasst von Kai Jakolowski und erschien in der Konkret, die genauso wie die Analyse und Kritik in Hamburg herausgegeben wird. Und nach der nächsten Musik wollen wir uns Griechenland zuwenden, zuerst den dortigen Lebensverhältnissen und dann der Berichterstattung über Griechenland mit einem Text von der Antirassistischen Initiative Berlin. Der Artikel aus der Analyse und Kritik beschreibt, inwieweit die Verarmungspolitik, die vor allem von der BRD durchgesetzt wurde in Griechenland, insbesondere Frauen trifft. Und er heißt Der Hunger und das fehlende Obdach der Athenerin. Theano M. steht mit rund 150 Menschen vor einem Gebäude in der zentralen Sophokelos-Straße in Athen, aus dem es nach Suppe riecht. Sie haben Hunger. Für einige von ihnen gibt es in dem Gebäude auch einen Schlafraum mit Betten und die Möglichkeit zu duschen. Die meisten aber müssen sich einen Platz zum Schlafen irgendwo unter freiem Himmel suchen. Ist es überhaupt möglich, im Lärm der 650.000 Einwohnerstadt zu schlafen? Nein, sagt Tiano. Der Lärm sei aber das geringere Problem. In den vergangenen Wintermonaten war es vor allem die Kälte, die ihr zu schaffen machte. Angeregt unterhalten sich einige in der Menschenschlange, andere lesen die Zeitung. Zu lesen bekommen die GriechInnen in diesen Tagen, dass PolitikerInnen in ganz Europa erleichtert durchatmen. Griechenland bleibt Teil der Eurozone. Für die AthenerInnen kein Grund zum Jubeln, wohl eher für Zynismus, denn die drastischen Einsparungen, die lahmende Konjunktur und die taumelnde Wirtschaft schlagen tiefe Wunden in die griechische Gesellschaft. Mitten in Europa ist der Hunger zurückgekehrt. Selbst bei frühlingshaften Temperaturen trägt Theano noch wärmende Winterpullover. Ihre warme Felljacke und ihr anderes Hab und Gut fährt sie in einem Einkaufswagen durch die Straßen. Die Situation ist nun gerade so, dass ich nirgendwo wohnen kann und auf der Straße leben muss, sagt Theano. Rechtsanwältin wollte sie werden, doch das Studium war ihr zu langwierig und kostspielig. Sie begann bei einem Scheidungsanwalt als Sekretärin zu arbeiten. Aber wer kann sich in Zeiten der Krise schon eine Scheidung leisten, fragt sie, während sie hastig ihre Suppe löffelt. Jetzt, als 49-Jährige, schläft sie in einer Seitenstraße zwischen der Akademias und der Skoufa. Einige Kartons dienen ihr als Schlafunterlage und schützen vor der Bodenkälte. Sie hat sich das Reichenviertel der griechischen Metropole ausgesucht. Wenn einem dort jemand Geld gibt, dann sind es wenigstens Scheine. Außerdem, erklärt Theano, gehöre sie zu den Privilegierten. Ich besitze einen Schlafsack, im Unterschied zu anderen hier. Arbeitslos wurde sie vor 1,5 Jahren. Ihr Erspartes ging für die Miete, für Strom und Heizkosten auf, bis sie ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen konnte. Theano M. gehört zu jenen, die man in Griechenland Neo-Ostegos nennt, die neuen Obdachlosen. Menschen, die vor wenigen Jahren in der sogenannten Mittelschicht lebten, durch die Krise zuerst ihre Arbeit und dann ihre Existenz verloren haben. Jüngeren Berechnungen zufolge werden in Griechenland pro Tag 1.000 Erwerbstätige gekündigt. War im Jahr 2008 jede 11. Frau arbeitslos, ist es jetzt jede 3. Schnell verlieren sie dann ihr Dach über dem Kopf, denn das Arbeitslosengeld wird in Griechenland unabhängig vom bisherigen Einkommen in einer Höhe von 360 Euro für maximal ein Jahr ausbezahlt. Dann ist Schluss. Der Staat zahlt keinen Notstand, keine Mindestsicherung, nichts. Nicht nur das beinahe zerstörte Sozialsystem nimmt den GriechInnen die Luft zum Atmen. Um nicht bankrott zu gehen und um die internationalen Geldgeber zu befrieden, fährt die griechische Regierung einen harten Sparkurs. So wurden innerhalb von nur 3 Jahren einige Kollektivverträge abgeschafft, Betriebe geschlossen, Löhne vor allem im öffentlichen Sektor und Pensionen drastisch gekürzt, Krankenhauspersonal entlassen, Staatseigentum privatisiert, Massensteuern erheblich erhöht und Schulen im großen Stil geschlossen. Zwischen 2010 und 2012 ist das reale Durchschnittseinkommen um 45% gesunken. Und Griechinnen sind dabei mit einem durchschnittlichen 22% niedrigeren Lohn als ihre Kollegen per se in einer schwierigeren Ausgangslage. Inzwischen sind allein in Athen zwischen 250.000 und 280.000 Menschen von Suppenküchen abhängig. Die Zahl der Obdachlosen stieg in Griechenland seit Beginn der Krise um 30%, gab die Regierung bekannt. In Athen dürfte es sich um ein Vielfaches handeln. Mehr als 20.000 AthenerInnen leben unter freiem Himmel. Neu daran sind der drastische Anstieg und der hohe Frauenanteil. Sichtbar werden die Folgen dieser Politik beinahe an allen Ecken Athens. Das Stadtbild hat sich in den letzten Jahren drastisch verändert, sagt Aretou Dimou, die bis vor 2 Jahren im Ministerium arbeitete und seither von ihrem Ersparten lebt. Wie sehr die Krise die Frauen trifft, zeigt sich rund um den zentralen Omonia-Platz. Hier florieren nicht nur Pfandleihhäuser, der sternförmig angelegte Platz ist auch zum Zentrum illegaler Straßenprostitution geworden. Explosionsartig hat sich diese in den vergangenen Jahren entwickelt. Athens Bürgermeister Georgios Kaminis spricht von einem Anstieg von 1.500%. Bei einem Angebot von etwa 20.000 Prostituierten leidet auch der Preis. Mehr als 5 Euro pro Stunde verlangt hier kaum eine Frau, sagt Dimou. Unter dem ökonomischen Druck bröckeln aber auch soziale Netzwerke. Das Auffangen vor der Obdachlosigkeit durch FreundInnen, Bekannte oder die Familie hält diesem Druck oft nicht mehr stand. Zoe, die sich auch um eine warme Mahlzeit anstellt, wird derzeit noch von ihrem familiären Netz aufgefangen. Einen Job hatte die 22-Jährige noch nie und ein Studium ist derzeit für sie nicht finanzierbar. Sie zählt laut dem griechischen Statistikamt zu jenen 65% junger GriechInnen, die keine Arbeit haben. Die meisten leben vom Ersparten ihrer Verwandten, so auch sie. Unterstützung kommt von ihren Großeltern, denn ihre Mutter, Krankenpflegerin in einem staatlichen Spital, erhält seit 3 Monaten ihr Gehalt, 800 Euro brutto, nicht mehr. KollegInnen in der psychiatrischen Abteilung bereits seit 9 Monaten. Sie gehen aber trotzdem arbeiten, in der Hoffnung, dass sie ihr Gehalt irgendwann bekommen. Wenn sie kündigen, bekommen sie nirgendwo mehr Arbeit, meinte Zoe. In der Hoffnung, dass PflegerInnen und ÄrztInnen weiter arbeiten gehen, lebt Areti Dimu. Seit 2 Monaten wartet sie bereits auf einen Operationstermin. Und es sollte bald passieren, denn ab August bin ich nicht mehr krankenversichert. Dann kann ich mir den gynäkologischen Eingriff nicht mehr leisten. Arbeitslosengeld hat sie nie bekommen, weil sie stets befristete Arbeitsverträge hatte. Diese Art von Kettenverträgen setzte sie bereits als Angestellte unter Druck, sodass sie monatlich möglichst viel Geld zur Seite legte. Geld, das sie jetzt dringend braucht, auch wenn sie sich eine sparsame Strategie zurechtgelegt hat. Ich koche nur mehr 2-mal in der Woche. Hin und wieder esse ich bei meiner Mutter. Geheizt habe ich diesen Winter nie. Ich fahre nur in den dringendsten Fällen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, habe kein Auto, gehe nicht mehr Kaffee trinken oder abends aus. Ich kaufe mir eigentlich nur mehr das Wichtigste. Wie viele andere AthenerInnen auch. Viele leben vom Ersparten. Wenn das aus ist, müsste das System eigentlich implodieren, spekuliert sie. Für TNOM hingegen ist das System bereits implodiert. Über Kalkulationen wie die Mu denkt sie seit längerer Zeit nicht mehr nach. Das sind schon fast Luxusprobleme, lächelt die Frau. Am Weg Richtung Akademias denkt sie erst einmal daran, wie sie die nächste Nacht gut überstehen soll. Die Eurokrise in Südeuropa, ausgelöst durch den Unterbietungswettbewerb der BRD, trifft vor allem Migrantinnen, Frauen, Arbeitslose. Und es gab vor 20 Jahren Vermutungen von der Restlinken, dass sich eine Art von Hinterhof der BRD, eine Art Hinterhof des sogenannten Vierten Reiches sich in Osteuropa gründen würde. Damals die Analysen waren falsch. Sie waren insofern falsch, dass sich der Hinterhof der BRD offensichtlich auch in Portugal, Spanien, Italien, Zypern und Griechenland befindet. Mit welchen rassistischen Stereotypen dieses Ganze hier in der BRD garniert wird, damit werden wir uns gleich auseinandersetzen. Stellungnahme der antirassistischen Initiative aus Berlin vom Ende März wollen wir euch jetzt zu Gehör bringen, und zwar zur Berichterstattung über Griechenland hier in der BRD und was dieses mit Rassismus zu tun hat. Griechenland, Solidarität statt nationale und rassistische Hetze. Am Beispiel Griechenland. Der Fluchtweg über das Mittelmeer ist durch die Abschottung der Festung Europa zu einer tödlichen Route geworden. Die wichtigste Fluchtroute für Flüchtlinge nach Europa führt über Griechenland. Das Asylsystem in Griechenland existiert nicht mehr. Flüchtlinge kampieren in öffentlichen Parks, werden in geschlossene Lager gesperrt. Sie werden durch rassistische Polizei und faschistische Horden terrorisiert. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass die Wirtschaft und das Sozialsystem Griechenlands, während der Staatsschuldenkrise, zusammenbrachen. Die Mehrheit der Menschen befindet sich in einer Verelendungsspirale. Keine Arbeit, keine Gesundheitsversorgung, kein Existenzminimum, keine Bildung, keine Aussicht auf Verbesserung. In Deutschland wird diese Situation ignoriert oder arrogant entstellt. Deutschland, mal wieder nur nationale und rassistische Hetze. Zum Beginn der europäischen Staatsschuldenkrise, die der Finanz- und Wirtschaftskrise 2007 folgte, musste die neu gebildete griechische Regierung ihren Schuldenstand offenlegen und die EU sowie den EWF um Unterstützung bitten. Sofort produzierten deutsche Medien das Klischee des faulen Griechen. Dieses Bild wurde im Lauf der Krise in die altbekannte Trennung zwischen Süd- und Nordeuropa überführt. Es gäbe in den Ländern Südeuropas das Dolce Vita, die Kaffeehaus- und Siesta-Kultur. Menschen trinken Kaffee, schlafen zu Mittag, nehmen Urlaub und gehen sogar in Rente und seien im Allgemeinen faul und korrupt. Während in Nordeuropa, insbesondere in Deutschland, hart gearbeitet werde, Organisation und Kontrolle herrschten, die innereuropäischen Klischees vom Südländer wurden schon im Diskurs über Gastarbeiter dazu genutzt, intensiver auszubeuten und Menschen staatlich zu kontrollieren. Sie werden durch die Krise reaktiviert, nutzbar gemacht für eine deutsche Innen-Europapolitik. Das ist Rassismus, gegen den wir uns positionieren. Das Ausmaß der Krise wird mit vermeintlichen Kultur- und Mentalitätsunterschieden begründet. In diesem Zusammenhang wird die Krise zu einer Angelegenheit einzelner Nationen, in die andere Nationen durch das Bündnis Europäische Union unschuldig hineingezogen würden. Den Deutschen wird vor diesem Hintergrund Weitsicht eingeräumt, während die Griechen nur kurzfristig dachten und weit über ihre Verhältnisse lebten. Die Schuldfrage scheint eindeutig geklärt zu sein. Gewinner und Verlierer der Krise bestimmen sich nach dem Leistungsprinzip, den Gürtel enger schnallen, sich vom Sozialstaat trennen, durch persönliche Opfer den Staat konsolidieren. Das seien die Tugenden der Deutschen in Griechenland, Spanien oder Portugal, gelte demnach Ausruhen und Schummeln als Lebensweise und Tradition. Deutsche hätten sich ihren Erfolg vom Munde abgespart, hätten es ökonomisch geschafft, damit ihre Superiorität bewiesen. Dies gilt als Legitimation, anderen den Umgang mit der Krise zu diktieren. Tatsächlich profitierte Deutschland wie kein anderes Land von der Euro-Einführung als Erschließung von Absatzmärkten für deutsche Industrieprodukte und Investitionsgüter. Länder wie Griechenland wurden mittels großzügiger Kreditvergabe deutscher Banken dazu angespornt, ihre Infrastruktur auszubauen, zum Beispiel die völlig überzogene Infrastruktur für die Olympiade 2004, die intensive Aufrüstung der griechischen Armee, jeweils aus deutscher Produktion. Deutsche Konzerne halfen mit großzügigen Bestechungen nach, millionenschwere Aufträge zu überhöhten Preisen an Land zu ziehen. Siemens war zum Beispiel Hauptakteur in einem der größten griechischen Korruptionsskandale, Made in Germany. Diese spezielle deutsche Wirtschaften verbindet sich mit neoliberalen Standortvorteilen, niedrige Löhne, trüge Gewerkschaften zum deutschen Erfolg. Unterschiede wie ungerechte Teilhabe an Reichtum, Auswirkungen von Sparpolitiken und alltägliche Kämpfe gegen chauvinistische Sozialpolitiken innerhalb der Gesellschaft werden weggewischt. So bleiben gerade im deutschen Kontext die Kosten der Agenda 2010 und die Frage, auf welchen Rücken das tüchtige Sparen vollzogen wurde, ungestellt. Gleichzeitig werden die anderen zur homogenen Masse stilisiert, der Masse der Faulen und Verschwenderischen. Über dieses Bild der anderen wird dabei das nationale Selbstbild des Erfolgreichen produziert, das in diesem Fall der kapitalistischen Logik des Leistungsprinzips vollkommen zu entsprechen scheint, damit den Wert der Nation bestimmt. Es geht nicht mehr um griechische Regierungspolitik im Gegensatz zur deutschen. Es geht in der nationalistischen Verkürzung um Griechinnen und Deutsche an sich. Diese Verallgemeinerung steht in der althergebrachten deutschen Tradition des innereuropäischen Rassismus, der immer einhergeht mit einem Nord-Süd-Zivilisationsgefälle. Doch wird dieser nun durch ein neues deutsches Selbstbewusstsein des Krisengewinners Deutschlands verschärft. Es entsteht ein diffuses, unproblematisches Wir der Deutschen, das nun unbefangen in die Politiken der anderen eingreift und über sie urteilt. Diese Verknüpfung von Rassismen und ökonomischer Logik werden benutzt, um eine neokapitalistische Politik zu rechtfertigen, sowie die Kritik an einem gemeinsamen kapitalistischen System zu vermeiden. die Verschiebung der Probleme Griechenlands hin zur Natur der Griechin ermöglichte, die Kritik am Kapitalismus so klein wie möglich zu halten, die Probleme innerhalb der Länder, sogenannter Krisenländer, sowie die Machtstrukturen innerhalb Europas nicht in Frage zu stellen, obwohl die EU-Länder sich im gleichen ökonomischen und gesetzlichen System befinden, werden nicht die Strukturen reflektiert, stattdessen die Krisenländer als Schuldige deklariert. Dieser rassistische Diskurs und das diffuse Wir der Deutschen muss destabilisiert werden. Keine Diskussion von ökonomischen Problemen des Kapitalismus, klang rassistischer Klischees und nationaler Hetze, soziale Sicherheit, Teilhabe an der Gesellschaft und ihrem Reichtum für alle, unabhängig von ihrer Herkunft, für ein solidarisches Europa, für eine solidarische Welt. Das war der linke Medienspiegel im April. Nachhören könnt ihr die Sendung oder mehr erfahren zu den eingelesenen Artikeln unter medienspiegel.blogsport.de und die nächste Sendung wird es am zweiten Donnerstag im Mai geben, beziehungsweise die Wiederholung am Freitag, am Donnerstag wieder von 19 bis 19.50 Uhr und am Freitag von 10 bis 11 Uhr.